schläfrigen herbei, erblickt an meinem mir beliebten Kaufen, wie dass in meinen Worten kein eitler Wanken morgen sei. Sein Arm noch zarter Fuß fing kaum zu gehen an, sogleich betrat er meine Bahn. Und da er nun so zeitig angefangen, was Wunder, dass er kann sein Ziel so früh erlangen. Wie sehr er mich geliebt, wie eifrig er in meinem Dienst gewesen, lässt die gelehrte Schrift auch andern Ländern lesen. Was such ich ihn zu loben? Ist der nicht schon genug erhoben? Den der großmächtige Monarch, der als August Gelehrte kennet, zu seinen Lehrern nennet. Ja, ihr edlen Freunde, seht, wie ich mit Korten bin verbunden. Es hat ihm die gewogene Hand schon manchen Kranz gewunden. Jetzt soll sein höherer Stand ihm zu dem Lorber dienen, der unter einem mächtigen Schutz wird immerwährend grünen.